Müßig irrte Mohn lange Zeit am Ufer umher, das sandig wie ein Leinpfad war. Neugierig betrachtete er die großen Türen, die staubigen Glasscheiben, die in verfallene und verlassene Zimmer führten, zu denen man nur über Haufen von Schubkarren, verrostetem Werkzeug und zerbrochenen Blumentöpfen gelangen konnte, als er plötzlich auf der anderen Seite des Gebäudes Schritte auf dem Sande knirschen hörte. Es waren zwei Frauengestalten, eine sehr alt und gebeugt, die andere ein junges Mädchen, blond und schlank, deren Kleid Mohn nach allen den Verkleidungen des Vorabends außerordentlich schön erschien. Inzwischen kamen die beiden Frauen dicht bei Mohn vorbei, der unbeweglich das junge Mädchen ansah. Später sah er oft, wenn er einschlief, nach verzweifelten Versuchen, sich das entschwundene schöne Gesicht vorzustellen, im Traum ganze Reihen Frauen an sich vorüberziehen, die jener Frauengestalt glichen. Die eine hatte einen Hut wie sie, ihren ein wenig vorgebeugten Gang, eine andere ihren so reinen Blick, wieder eine andere ihre schlanke Gestalt und eine weitere auch ihre blauen Augen, aber keine von diesen Frauen war in allem das junge Mädchen. Mohn hatte Zeit, unter schwerem blondem Haar, ein etwas kleines Gesicht, dessen Züge mit einer fast schmerzlichen Feinheit gezeichnet waren, zu bemerken. Und als sie schon an ihm vorbeigegangen, fiel ihm ihr Kleid auf, das wohl das einfachste und ehrbarste aller Kleider war. Noch ganz verdutzt fragte er sich, ob er ihnen folgen sollte, als das junge Mädchen, indem es sich unmerklich ihm zuwandte, zu ihrer Begleiterin sagte, »Das Boot wird jetzt bald kommen, denke ich.« Und Mohn folgte ihnen. Seltsamer Morgen. Seltsame Vergnügungsfahrt. Trotz der Wintersonne war es kalt, und die Frauen zogen die Federboa, die damals modern war, um ihren Hals. Die alte Dame blieb am Ufer, und Mohn befand sich, ohne zu wissen, wie es gekommen war, im selben Boot wie die junge Schlossherrin. Man legte an einem Tannenwald an. Am Landungsplatz mussten die Fahrgäste dicht aneinander gedrängt einen Augenblick warten, bis einer der Bootsleute das Schloss der Schranke geöffnet hatte. Mit welch innerer Bewegung erinnerte sich Mohn später dieser Minute, in der er am Ufer des Sees sein Gesicht ganz nahe dem nunmehr entschwundenen Antlitz des jungen Mädchens wusste. Er hatte dieses reine Profil so angestaunt, dass seine Augen sich beinahe mit Tränen füllten. Und er erinnerte sich wie eines zarten, ihm anvertrauten Geheimnisses des wenigen auf ihrer Wange verbliebenen Puders. Am Lande spielte sich alles wie in einem Traume ab. Während die Kinder mit Freudengeschrei umherliefen, sich Gruppen bildeten und im Wald zerstreuten, schlug Mohn den Weg nach einer Allee ein, in der 10 Schritte vor ihm das junge Mädchen ging. Er befand sich nahe bei ihr und ohne Zeit zur Überlegung zu haben, sagte er einfach, »Sie sind schön.« Aber sie beschleunigte ihre Schritte und ging, ohne zu antworten, in eine Seitenallee. Der junge Mann machte sich heftige Vorwürfe über seine Tölpelei, Plumpheit und Dummheit. Er lief aufs Geradewohl weiter, überzeugt, dass er dieses anmutige Geschöpf nicht wiedersehen würde, als er sie plötzlich erblickte, wie sie gerade auf ihn zukam. Diesmal zog der junge Mann den Hut und sagte sehr leise, »Wollen Sie mir verzeihen?« »Ich verzeihe Ihnen«, sagte sie mit schwerer Stimme, »aber ich muss wieder zu den Kindern, denn Sie sind heute die Herren. Leben Sie wohl?« Augustin flehte sie an, noch einen Augenblick zu bleiben. Er sprach linkisch, aber mit einem so verwirrten und schmerzlichen Ton, dass sie langsamer ging und ihn anhörte. »Und ich weiß nicht einmal, wer Sie sind«, sagte sie endlich. »Ich weiß Ihren Namen auch nicht«, antwortete Mohn. Sie zögerte, sah ihn einen Augenblick lächelnd an und sagte dann, »Meinen Namen? Ich bin Fräulein Yvonne von Galais.« »Mein Name ist Augustin Mohn«, sagte er, »und ich bin Student.« »Oh, Sie studieren«, sagte sie. Und sie unterhielten sich noch einen Augenblick. Sie sprachen langsam, glücklich, leidenschaftlich. Dann wechselte die Haltung des jungen Mädchens. Sie erschien jetzt weniger hochmütig, weniger schwer und ruhiger. Man hätte glauben können, dass sie das, was Mohn sagen würde, fürchtete und schon vorher erschauerte. »Wozu? Wozu?« antwortete sie leise auf die Pläne, die Mohn machte. Aber als er endlich wagte, sie um Erlaubnis zu bitten, eines Tages wieder auf dieses schöne Gut zu kommen, antwortete sie einfach, »Ich erwarte Sie.« Sie kamen in Sicht des Landungsplatzes. Plötzlich blieb sie stehen und sagte nachdenklich, »Wir sind zwei Kinder. Wir haben eine Tollheit begangen. Diesmal dürfen wir nicht in dasselbe Boot steigen. Leben Sie wohl. Folgen Sie mir nicht.« Mohn blieb einen Augenblick bestürzt stehen und sah ihr nach. Dann ging auch er. Es war 16:30 und noch Tag, als Mohn sich den Kopf voll von den Ereignissen des außerordentlichen Tages in seinem Zimmer wiederfand. Er setzte sich vor den Tisch und erwartete müßig das Abendessen und das Fest, das darauf folgen sollte. Und es genügte jetzt zu seiner Freude, sich an das Gesicht des jungen Mädchens zu erinnern, wie sie sich in dem starken Wind zu ihm wandte. Während dieser Träumereien war die Nacht hereingebrochen. Er dachte jedoch nicht daran, die Kerzen anzuzünden. Ein Windstoß ließ die Türe des Hinterzimmers, das neben seinem lag, auf- und zuschlagen. Mohn wollte sie schließen, als er einen Lichtschein bemerkte, der wohl von einer auf dem Tisch angezündeten Kerze herrührte. Er steckte den Kopf durch die Tür. Soweit er erkennen konnte, war es ein sehr junger Mann. Barhaupt, einen Reiseumhang auf den Schultern, ging er ohne Unterlass auf und ab, wie wahnsinnig durch einen unerträglichen Schmerz. Sehr bleich, mit halb geöffneten Lippen, schien er außer Atem, als ob er einen heftigen Stich ins Herz erhalten hatte. Mohn zögerte, ob er sich aus Taktgefühl zurückziehen oder hineingehen und als Kamerad die Hand auf die Schulter legen und mit ihm sprechen sollte. Aber der andere hob den Kopf und bemerkte ihn. Er betrachtete ihn eine Sekunde lang, dann näherte er sich ohne Erstaunen und sagte, seine Stimme festigend, »Mein Herr, ich kenne Sie nicht, aber ich freue mich, Sie zu sehen. Da Sie hier sind, werde ich Ihnen etwas erklären.« »Also, es ist zu Ende. Das Fest ist beendet. Sie können hinuntergehen und es Ihnen sagen. Ich bin ganz allein zurückgekommen. Meine Braut wird nicht kommen, aus gewissen Gründen, aus Furcht, aus Mangel an Vertrauen. Ich werde mich für meine Abreise zurechtmachen,« sagte er, »und möchte nicht gestört werden.« Er legte auf den Tisch verschiedene Gegenstände, ein Toilettennecessaire, eine Pistole. Mohn kehrte in sein Zimmer zurück und schloss die Tür. Trotz der Dunkelheit erkannte er jeden Gegenstand, den er am Tage wenige Stunden vorher, als noch alles glücklich war, bereitgestellt hatte. Stück für Stück fand er seine alte, ärmliche Kleidung wieder, von seinen derben Schuhen bis zu dem plumpen Gürtel mit dem Messingschloss. Er zog sich aus und kleidete sich schnell, aber zerstreut wieder an. Die geliehenen Kleider legte er auf einen Stuhl, wobei er seine Weste vertauschte. Unter den Fenstern im Hof, wo die Wagen standen, herrschte ein lebhaftes Treiben. Man zog, rief, schob, jeder wollte seinen Wagen aus dem unentwirrbaren Knäuel ziehen. Ab und zu kletterte ein Mann auf den Sitz eines Karrens oder auf das Verdeck eines großen Wagens und schwenkte seine Laterne. Das Licht der Laterne drang ins Fenster. Einen Augenblick gewann um Mohn herum das ihm jetzt vertraute Zimmer, in dem alle Dinge ihm Freunde gewesen waren, Leben. Und so verließ er, sorgsam die Türe schließend, diesen geheimnisvollen Ort, den er wohl kaum je wiedersehen sollte. Eine Reihe von Wagen rollte schon langsam durch das hölzerne Gitter in die Nacht hinaus. An der Spitze führte ein Mann im Ziegenpelz mit einer Laterne in der Hand das Pferd des vordersten Gespanns am Zügel. Mohn beeilte sich, jemanden zu finden, der ihn mitnehmen möchte. Es lag ihm daran, fortzukommen, denn im Grunde seines Herzens fürchtete er, sich plötzlich ganz allein auf dem Gut zu befinden, so dass dann sein unberechtigtes Eindringen entdeckt wurde. Als er vor dem Hauptgebäude ankam, brachten die Kutscher gerade die letzten Wagen in Ordnung. Man ließ die Gäste aufstehen, um die Sitze zurechtzurücken. Die in Schals eingehüllten jungen Mädchen erhoben sich umständlich, die Decken fielen auf ihre Füße und man sah unruhige, sich niederbeugende Gesichter. Die Wagen fuhren einer nach dem anderen fort. Ihre Räder knirschten auf dem Sand der Hofallee und man sah sie im Dunkel der Nacht um die Ecke biegen und verschwinden, beladen mit eingemummelten Frauen und in Schals gehüllten Kindern, die schon einschliefen. Noch ein großer Wagen, dann ein Jagdwagen, in dem die Frauen dicht gedrängt beieinander saßen, und nun stand Mohn ganz verwirrt auf der Schwelle des Hauses. Jetzt blieb nur eine alte Berline, die ein Bauer führte. »Sie können einsteigen«, antwortete er auf die Erklärung Augustins, »wir fahren in dieser Richtung.« Mühsam öffnete Mohn die Türe des alten Kastens, dessen Scheiben klirrten und dessen Federn knarrten. Auf dem Sitz schliefen in einer Ecke zwei kleine Kinder, ein Knabe und ein Mädchen. Sie erwachten bei dem Geräusch und durch die eindringende Kälte, streckten sich und blickten verwirrt umher. Dann drückten sie sich fröstelnd in ihre Ecke und schliefen wieder ein. Der alte Wagen fuhr ab. Mohn schloss die Türe recht leise und setzte sich vorsichtig in die andere Ecke. Dann bemühte er sich, durch das Fenster die Gegend zu erkennen, die er verließ, und die Landstraße, auf der er gekommen war. Trotz der Dunkelheit ahnte er, dass der Wagen über den Hof und durch den Garten fuhr, dann an der Treppe, die zu seinem Zimmer führte, vorbeikam, durch das Gittertor fuhr und das Gut verließ, um in den Wald einzufahren. Man sah undeutlich am Fenster die Stämme alter Tannen vorbeiziehen. »Vielleicht werden wir Franz von Galais treffen«, sagte sich Mohn mit klopfendem Herzen. Plötzlich bog der Wagen auf dem engen Wege stark zur Seite, um ein Hindernis zu vermeiden. Soweit man es in der Nacht an seinen massigen Formen erkennen konnte, war es ein Wohnwagen, der fast in der Mitte des Weges hielt und wohl während der ganzen letzten Tage dort in der Nähe des Festes gestanden hatte. Als dieses Hindernis umgangen war und die Pferde wieder in Trab fielen, begann Mohn, durch das Anstrengende aus dem Fenster blicken müde zu werden. Plötzlich flammte im Walde ein Blitz auf, gefolgt von einem Knall. Die Pferde fielen in Galopp, und Mohn wusste zunächst nicht, ob der Kutscher sich bemühte, sie zurückzuhalten oder sie im Gegenteil zur Eile antrieb. Er wollte die Tür öffnen, da aber der Griff sich außen befand, versuchte er vergeblich, das Fenster herunterzulassen und schüttelte es. Die Kinder, die erschrocken aufgewacht waren, drückten sich ohne etwas zu sagen gegeneinander, und während er noch am Fenster rüttelte, das Gesicht an die Scheiben gedrückt, bemerkte er an einer Wegbiegung eine weiße Gestalt, die fortrannte. Es war der große Pierrot des Festes, der maskierte Komödiant, der mit entsetztem Gesicht auf seinen Armen einen menschlichen Körper trug, den er gegen seine Brust drückte. Dann verschwand alles. Im Wagen, der in wildem Galopp durch die Nacht fuhr, waren die beiden Kinder wieder eingeschlafen. Niemand war da, mit dem Mohn über die geheimnisvollen Ereignisse dieser beiden Tage hätte sprechen können. Lange ließ er im Geiste alles, was er gesehen und gehört hatte, an sich vorüberziehen. Dann gab sich der junge Mann müde und schweren Herzens wie ein trauriges Kind auch dem Schlafe hin. Es dämmerte noch nicht, als Mohn durch jemand, der an die Scheiben klopfte, geweckt wurde. Der Wagen hielt auf der Landstraße. Der Kutscher öffnete mühsam die Türe und rief, während der kalte Nachtwind dem Schüler bis auf die Knochen drang, »Hier müssen Sie absteigen, es wird Tag, wir fahren nun links ab. Sie sind ganz nahe bei St. Agathe.« Mohn gehorchte, suchte fast unbewusst seine Mütze, die in den dunkelsten Winkel des Wagens unter die Füße der beiden schlafenden Kinder gerollt war, dann stieg er gebückt aus. »Also, auf Wiedersehen«, sagte der Mann, wieder auf seinen Bock steigend. »Sie haben nur noch 6 Kilometer zu gehen. Sehen Sie, dort der Grenzstein steht am Rande des Weges.« Mohn, der noch nicht ganz seinem Schlummer entrissen war, ging schweren Schrittes nach vorn gebeugt bis zum Grenzstein und setzte sich dort den Kopf vornüber gebeugt hin, um wieder einzuschlafen. »Nein, das gibt es nicht«, schrie der Kutscher. »Sie dürfen da nicht einschlafen, es ist viel zu kalt. Los, auf! Gehen Sie nur erst ein bisschen.« Schwankend, wie ein Trunkener, ging der große Junge, die Hände in den Taschen, die Schultern eingezogen, langsam nach St. Agathe, während die letzte Spur des geheimnisvollen Festes die alte Berline die Landstraße verließ und schaukelnd über das Gras einer Wiese fahrend sich entfernte. Man sah nur noch den Hut des Kutschers über den Hecken tanzen. Der starke Wind, Kälte, Regen oder Schnee und die Unmöglichkeit, in unserer Lage eingehende Nachforschungen anzustellen, hinderten Mohn und mich, vor dem Ende des Winters wieder von dem verlorenen Land zu sprechen. Wir konnten während der kurzen Februartage nichts Ernstliches an den Donnerstagen unternehmen, die von Windstößen erfüllt regelmäßig gegen 5 Uhr mit einem eisigen Regen endeten. Nichts erinnerte mehr an Mohns Abenteuer, außer der seltsamen Tatsache, dass wir seit dem Tage seiner Rückkehr keinen Freund mehr hatten. Während der Pausen wurden dieselben Spiele wie früher gespielt, aber Jasmin sprach nicht mehr mit dem großen Mohn. An den Abenden leerte sich, sobald die Klasse gekehrt war, der Hof wie früher, als ich noch allein war, und ich sah meinen Kameraden umherirren, vom Garten zum Schuppen und vom Hof in den Speisesaal. Am Donnerstagmorgen lasen wir, jeder auf dem Pult eines der beiden Schulzimmer sitzend, Rousseau und Paul-Louis Courier, die wir in den Schränken zwischen englischen Lesebüchern und schön geschriebenen Notenheften aufgestöbert hatten. Am Nachmittag kam manchmal ein Besuch, der uns aus dem Zimmer verscheuchte, dann gingen wir wieder in die Schule zurück. Manchmal hörten wir Gruppen der großen Schüler, die einen Augenblick wie durch Zufall vor dem großen Tor stehen blieben und beim Spielen unverständlicher militärischer Spiele dagegen stießen und dann wieder weggingen. Dieses traurige Dasein dauerte bis Ende Februar. Ich fing an zu glauben, Mohn habe alles vergessen, als ein Abenteuer, das seltsamer als die anderen war, mir bewies, dass ich mich täuschte und dass unter der trüben Oberfläche dieses Winterlebens eine heftige Krise in Vorbereitung war. Es war gerade ein Donnerstagabend gegen Ende des Monats, als die erste Nachricht vom seltsamen Gut, die erste Welle dieses Abenteuers, von dem wir nicht mehr sprachen, zu uns drang. Wir saßen alle zusammen am Tisch. Meine Großeltern waren schon abgereist und nur Miyi und mein Vater, die keine Ahnung von dem Streit hatten, der die ganze Klasse in zwei Parteien teilte, saßen bei uns. Um 8 Uhr hatte Miyi die Tür geöffnet, um die Krümel des Mahles hinauszuwerfen. Sie machte »Ah« mit so heller Stimme, dass wir hinliefen, um zu sehen, was es gab. Auf der Schwelle lag Schnee. Da es sehr dunkel war, ging ich einige Schritte in den Hof, um zu sehen, ob er sehr hoch lag. Ich fühlte, wie leichte Flocken auf mein Gesicht fielen und gleich schmolzen. Man ließ mich schnell wieder hereinkommen und Miyi schloss fröstelnd die Türe. Um 9 Uhr waren wir im Begriff, schlafen zu gehen. Meine Mutter hatte schon die Lampe in der Hand, als wir ganz deutlich zwei heftige Schläge an die Tür am anderen Ende des Hofes hörten. Sie setzte die Lampe wieder auf den Tisch und wir blieben alle stehen und horchten gespannt. Man konnte nicht daran denken, nachzusehen, was es gab. Ehe man nur die Hälfte des Hofes überschritten hätte, wäre die Lampe erloschen und das Glas gesprungen. Nach einem kurzen Schweigen, als mein Vater gerade begann, das war sicher, erscholl ein Pfiff gerade unter dem Fenster des Esszimmers, das auf die zur Station führende Landstraße ging. Der Pfiff war grell und sehr lang. Man musste ihn bis zur Kirche hören. Und gleich darauf hörte man durchdringende Schreie, die durch das Fenster kaum gedämpft von Leuten ausgestoßen wurden, die sich wahrscheinlich außen emporgezogen hatten. »Bringt ihn her! Bringt ihn her!« Am anderen Ende des Gebäudes antwortete der gleiche Schrei. Die Leute waren wahrscheinlich über das Feld Vater Martins gekommen. Jedenfalls waren sie auf die niedrige Mauer geklettert, die das Feld von unserem Hof trennte. Dann hörte man nacheinander überall von 8 bis 10 Unbekannten mit verstellter Stimme die Schreie »Bringt ihn her!« Auf dem Dache des Kohlenschuppens, das sie wahrscheinlich erreicht hatten, indem sie über einen an der Außenmauer liegenden Holzhaufen kletterten, und auf einer kleinen Mauer, die den Schuppen mit dem Tor verband und deren abgerundetes Gesims es gestattete, sich bequem im Reitsitz zu halten, ferner an der mit Gittern versehenen Mauer der Landstraße, auf die man leicht steigen konnte, und endlich hinter dem Haus im Garten trafen noch Nachzügler ein, die den gleichen Lärm machten und diesmal schrien, »Holen wir ihn!« Und wir hörten das Echo ihrer Schreie in den leeren Klassenzimmern hallen, deren Fenster sie geöffnet hatten. Mohn und ich wussten so gut in allen Winkeln und Ecken des großen Hauses Bescheid, dass wir wie auf einem Plan ganz genau alle Stellen kannten, auf denen die unbekannten Leute uns angreifen könnten. Nur im ersten Augenblick hatten wir etwas Angst. Der Pfiff hatte uns alle 4 an den Angriff von Landstreichern oder Zigeunern denken lassen, denn seit etwa 14 Tagen trieben sich auf dem Platz hinter der Kirche ein großer Bursche und ein Jüngerer mit verbundenem Kopf herum. Bei den Pflug- und Hufschmieden gab es außerdem Arbeiter, die nicht aus der Gegend waren. Aber sobald wir die Angreifer hatten schreien hören, waren wir überzeugt, dass wir es mit Leuten und wahrscheinlich mit jungen Leuten aus dem Städtchen zu tun hatten. Es waren sogar sicher Buben dabei, man erkannte ihre hellen Stimmen bei dieser Truppe, die, wie man ein Schiff entert, unser Haus im Sturm nehmen wollten. »Ah, das ist stark«, rief mein Vater. Und Miyi fragte flüsternd, »Aber was soll das bedeuten?« Plötzlich hörten die Stimmen am Tor und an der Gittermauer auf und danach auch die vom Fenster. Zwei Pfiffe ertönten noch hinter dem Gitter. Die Schreie der Leute, die auf dem Kohlenschuppen waren und die der Angreifer im Garten, wurden schwächer und hörten dann auf. Wir hörten längs der Wand des Speisesaals, wie der ganze Trupp mit durch den Schnee gedämpften Schritten sich hastig zurückzog. Offenbar waren sie gestört worden. Sie hatten geglaubt, zu dieser Stunde, wo alles schlief, den Sturm auf das einsame, am Ende des Städtchens gelegene Haus unbehelligt ausführen zu können. Kaum hatten wir Zeit, uns zu fassen, denn der Angriff war so plötzlich wie ein wohlgeführter Sturm und wollten gerade hinausgehen, als wir eine bekannte Stimme am kleinen Gittertor rufen hörten, »Herr Sorel, Herr Sorel!« Es war Herr Pasquier, der Schlechter. Der dicke kleine Mann reinigte seine Holzschuhe auf der Schwelle, schüttelte seine kurze, schneebedeckte Bluse und trat ein. Er hatte die geschäftige und aufgeregte Miene eines Mannes, der den Schlüssel einer geheimnisvollen Angelegenheit gefunden hat. Ich war auf meinem Hof und wollte gerade den Ziegenstall schließen. Was sehe ich plötzlich auf dem Schnee? Zwei große Bengels, die Posten zu stehen schienen oder auf etwas lauerten. Ich gehe vor, mache zwei Schritte, weg sind sie und rennen auf euer Haus zu. Nun, ich zögerte nicht lange, nahm meine Laterne und sagte, das werde ich Herrn Sorel sagen. Dann begann er seine Geschichte wieder von Neuem. Ich war auf meinem Hof. Man bot ihm einen Schnaps an, den er annahm, und fragte ihn nach Einzelheiten, von denen er aber nichts wusste. Als er an unser Haus gekommen war, hatte er nichts mehr gesehen. Alle Trupps waren, durch die beiden Schildwachen gewarnt, sofort ausgerissen. Alles das klärte uns wenig auf, und wir blieben ziemlich verwirrt stehen, während der Mann seinen Schnaps trank und wieder mit seiner Geschichte begann, als Mohn, der bis dahin sehr aufmerksam zugehört hatte, die Laterne des Schlechters ergriff und sagte, »Wir wollen sehen, was los ist.« Er öffnete die Tür, und wir folgten ihm, Herr Sorel, Herr Pasquier und ich. Miyi, die schon ruhig geworden war, weil die Angreifer fort waren, und die wie alle ordentlichen und etwas pedantischen Leute sehr wenig neugierig war, erklärte, »Geht, wenn ihr wollt, aber schließt die Türe und nehmt den Schlüssel mit. Ich gehe schlafen. Die Lampe lasse ich brennen.« Wir schritten auf dem Schnee dahin, ohne ein Wort zu sprechen. Mohn ging voran und ließ das Licht seiner vergitterten Laterne fächerförmig vor sich hinfallen. Kaum waren wir aus dem großen Tor herausgetreten, da stürzten hinter der Gemeindewaage, die sich an der Mauer unserer Wiese befand, ganz plötzlich wie überraschte Rebhühner zwei in Kapuzen gehüllte Männer heraus. Sei es, um uns zu necken, oder sei es aus Freude über das seltsame Spiel, das sie spielten, oder aus nervöser Überreizung und der Furcht, gefangen zu werden, jedenfalls riefen sie im Fortlaufen zwei oder drei von Lachen unterbrochene Worte. Mohn ließ seine Laterne in den Schnee gleiten und schrie, »Komm mit, François!« Wir ließen die beiden älteren Männer, die so schnell nicht laufen konnten, zurück und rannten hinter den beiden Schatten her, die, nachdem sie zunächst ein Stück dem Weg nach Vieille Planche gefolgt waren, geradewegs die Richtung auf die Kirche hielten. Sie liefen in regelmäßigen Schritten ohne große Hast, so dass es uns nicht schwer wurde, ihnen zu folgen. Sie überquerten die Kirchenstraße, in der alles schlief und still war, und verschwanden dann hinter dem Friedhof in einem Gewirr kleiner Gässchen und Durchgänge. Es war ein Viertel, in dem Tagelöhner, Schneiderinnen und Weber wohnten und das Le Petit Coin hieß. Wir wussten dort nicht sehr gut Bescheid und waren bei Nacht noch niemals hierher gekommen. Am Tage war diese Gegend verlassen. Die Tagelöhner waren nicht zu Haus, die Weber in ihren Stuben. Und in der stillen Nacht schien alles noch einsamer, noch tiefer in Schlaf versunken als die anderen Stadtviertel. Es war also keine Aussicht vorhanden, dass irgendjemand uns Hilfe hätte leisten können. Ich kannte nur einen Weg zu diesen kleinen Häusern, die wie Pappschachteln rein zufällig hingestellt zu sein schienen. Es war der Weg, der zu der Schneiderin mit dem Spitznamen Die Stumme führte. Zunächst ging es ziemlich steil hinab auf einem Weg, der an einigen Stellen gepflastert war, dann um zwei oder drei Ecken zu kleinen Weberhöfen und leeren Ställen und schließlich gelangte man in eine breite Sackgasse, an deren Ende ein seit längerer Zeit verlassener Bauernhof lag. Wenn ich bei der Stummen war, so konnte ich, während meine Mutter sich mit ihr unterhielt und ihre Finger in Zeichensprache hin und her fuhren, durch die Fenster die große Mauer des Bauernhofes sehen, der das letzte Haus der Vorstadt bildete, und die immer geschlossene Schranke des Hofes, der trocken und verlassen, ohne einen Strohhalm dalag. Genau diesen Weg schlugen die beiden Unbekannten ein. An jeder Ecke fürchteten wir, sie zu verlieren, aber zu meiner Überraschung kamen wir immer an einer Biegung des Weges an, ehe sie schon um die Ecke verschwunden waren. Ich sage zu meiner Überraschung, denn da die Gassen so kurz waren, wäre es nicht möglich gewesen, wenn sie nicht jedes Mal, sobald wir sie aus dem Gesicht verloren hatten, ihren Lauf verlangsamt hätten. Endlich liefen sie ohne zu zögern in die Straße, die zur Stummen führte, und ich rief Mohn zu: »Wir haben sie! Das ist eine Sackgasse!« In Wahrheit hatten sie uns. Sie hatten uns dahin geführt, wohin sie uns haben wollten. An der Mauer angekommen, drehten sie sich entschlossen nach uns um. Und einer von ihnen stieß denselben Pfiff aus, den wir schon zweimal an diesem Abend gehört hatten. Sofort kamen aus dem verlassenen Hof etwa 10 Burschen, die dort auf uns gewartet zu haben schienen. Sie waren alle in Umhänge gehüllt und hatten das Gesicht in ihren Halstüchern verborgen. Wir wussten schon im Voraus, wer es war, aber wir waren entschlossen, nichts Herrn Cyrell zu sagen, den unsere Angelegenheiten nichts angingen. Es waren Delouche, Denis, Giraudat und alle anderen. Während des Kampfes erkannten wir ihre Art, sich zu schlagen, und ihre Stimmen wieder. Aber etwas blieb für uns beunruhigend und schien Mohn fast zu erschrecken. Es war jemand unter ihnen, den wir nicht kannten und der ihr Führer zu sein schien. Er rührte Mohn nicht an, sondern sah zu, wie seine Soldaten arbeiteten, die stark zu tun hatten und durch den Schnee geschleift und von unten bis oben zerfetzt, sich mit dem großen, außer Atem gekommenen Mohn herumschlugen. Zwei von ihnen beschäftigten sich mit mir und hatten mich mit großer Mühe wehrlos gemacht, denn ich schlug mich wie ein Teufel. Ich kniete am Boden auf meinen Fersen, jemand hielt meine Arme hinten fest, und ich sah dem, was sich vor meinen Augen abspielte, voll stärkster, mit Schrecken gemischter Neugierde zu. Mohn hatte sich gerade von 4 Jungen des Kurses befreit, die er von seiner Bluse losgerissen hatte, indem er sich schnell um sich selbst drehte und alle in den Schnee warf. Die unbekannte Person verfolgte aufrecht stehend mit Anteilnahme, aber sehr ruhig die Schlacht und rief mit heller Stimme: »Los, Mut, nochmal drauf, go on, my boys!« Es war klar, dass er der Führer war. Woher kam er? Wo und wie hatte er sie auf diese Schlacht eingeübt? Das blieb ein Geheimnis für uns.